Abschnitt 11 aus Die drei Musketiere, Band 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zu beteiligen an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die drei Musketiere, Band 1 von Alexandre Dumas, übersetzt von August Zoller. Kapitel 11. Die Intrige schürzt sich. Als D'Artagnan seinen Besuch bei Herrn von Treville gemacht hatte, nahm er den weitesten Weg, um nach Hause zu gehen. An was dachte D'Artagnan, als er sich so weit von seiner Straße entfernte, die Gestirne des Himmels betrachtete, bald seufzte, bald lächelte? Er dachte an Madame Bonacieux. Für einen Musketierlehrling war diese junge Frau beinahe ein Liebesideal. Hübsch, mysteriös, beinahe in alle Geheimnisse des Hofes eingeweiht, welche so viel reizenden Ernst auf ihren anmutigen Zügen widerspiegelten, stand sie im Verdacht, nicht unempfindlich zu sein, was für Neuling in der Liebe einen unwiderstehlichen Reiz bildet. Überdies hatte sie D'Artagnan aus den Händen dieser Teufel befreit, die sie misshandeln und durchsuchen wollten. Und dieser wichtige Dienst hatte Dankbarkeitsgefühle unter ihnen gegründet, welche so leicht einen zärtlicheren Charakter annehmen. D'Artagnan sah bereits, so rasch gehen die Träume auf den Flügeln der Einbildungskraft, einen Boten von der jungen Frau vor sich, der ihm ein Rendezvous-Billet, eine goldene Kette oder einen Diamant zustellte. Wir haben schon erwähnt, dass junge Kavaliere, ohne sich zu schämen, Geld von ihrem König annahmen. Fügen wir noch bei, dass in jenen Zeiten leichter Moral sie auch nicht in Beziehung auf ihre Geliebtinnen erröteten und dass diese ihnen beinahe beständig kostbare und dauerhafte Erinnerungen zurückließen, als ob sie die Gebrechlichkeit ihrer Gefühle durch die Festigkeit ihrer Geschenke hätten besiegen wollen. Man machte damals seinen Weg durch die Frauen, ohne sich dessen zu schämen. Diejenigen, welche nur schön waren, gaben ihre Schönheit, und hiervon rührt ohne Zweifel das Sprichwort, dass das schönste Mädchen der Welt nur das geben kann, was sie hat. Die Reichen geben überdies einen Teil ihres Geldes, und man könnte eine große Anzahl von Helden aus dieser galanten Epoche anführen, welche von Anfang nicht ihre Sporen und nachher nicht ihre Schlachten, ohne die mehr oder minder gespickte Börse gewonnen hätten, welche ihnen ihre Geliebte an den Sattelbogen befestigte. D'Artagnan besaß nichts. Die Blödigkeit des Provinzialen, ein leichter Firnis, eine ephemere Blüte, ein Flaum des Pfirsichs, war unter dem Winde der wenig orthodoxen Ratschläge verdunstet, welche die drei Musketiere ihrem Freunde gaben. D'Artagnan betrachtete sich, nach dem seltsamen Gebrauche jener Zeit, in Paris wie im Felde, und dies nicht mehr, nicht weniger als in Flandern. Der Spanier da unten, die Frau hier. Es war überall ein Feind, den man zu überwinden hatte. Überall waren es Steuern, die man eintreiben zu müssen glaubte. Aber wir können nicht leugnen, dass D'Artagnan in diesem Augenblicke von einem edleren, uneigennützigeren Gefühle bewegt war. Der Krämer hatte ihm gesagt, er wäre reich. Der junge Mann konnte sich leicht denken, dass bei einem albernen Menschen wie Herr Bonacieux die Frau den Kassenschlüssel in der Hand haben musste. Aber alles dies übte durchaus keinen Einfluss auf die Empfindung aus, welche der Anblick von Madame Bonacieux hervorgebracht hatte. Und das Interesse war diesem Liebesanfang, der Folge dieses Anblicks, beinahe fremd geblieben. Wir sagen beinahe, denn der Gedanke, dass eine schöne, anmutige, geistreiche junge Frau zu gleicher Zeit reich ist, benimmt diesem Liebesanfang durchaus nichts, sondern verstärkt denselben vielmehr. Es gibt bei der Wohlhabenheit eine Menge von aristokratischen Launen und Bedürfnissen, die der Schönheit sehr gut stehen. Ein weißer Strumpf, ein seidenes Kleid, ein Spitzenbesatz, ein schöner Schuh am Fuß, ein frisches Band auf dem Kopfe machen eine hässliche Frau nicht hübsch, aber eine hübsche Frau schön, abgesehen von den Händen, die bei allem dem gewinnen. Die Hände müssen bei den Frauen müßig bleiben, um schön zu bleiben. Dann war D'Artagnan, wie der Leser wohl weiß, da wir ihm seinen Vermögensstand nicht verborgen haben, kein Millionär. Er hoffte es eines Tages zu werden, aber die Zeit, die er selbst für diese glückliche Veränderung der Dinge feststellte, war ziemlich weit entfernt. Bis dahin, welche Verzweiflung, eine Frau, die tausenderlei Nichtswürdigkeiten verlangen zu sehen, welche das Glück der Frauen bilden, und ihr eben diese tausenderlei Nichtswürdigkeiten nicht geben zu können. Wenn die Frau reich ist und der Liebhaber ist es nicht, so bietet sie sich selbst das an, was ihr der Liebhaber nicht bieten kann, und obgleich sie gewöhnlich sich diesen Genuss mit dem Gelde ihres Mannes verschafft, so ist es doch dieser sehr selten, dem der Dank zufließt. Geneigt, der zärtlichste Liebhaber zu sein, war D'Artagnan mittlerweile der ergebenste Freund. Mitten unter den verliebten Entwürfen auf die Frau des Krämers vergaß er die seinigen nicht. Die hübsche Madame Bonacieux war ganz die Frau, die man auf der Ebene St. Denis oder auf dem Markte St. Germain spazieren führen konnte, in Gesellschaft von Athos, Porthos und Aramis, denen er eine solche Eroberung mit Stolz zeigen würde. Wenn man lange genug gegangen ist, stellt sich der Hunger ein. Dies hatte D'Artagnan seit einiger Zeit bemerkt. Man würde jene kleinen Mittagsmahle machen, wobei man auf der einen Seite die Hand eines Freundes und auf der anderen den Fuß einer Geliebten berührt. Und dann würde D'Artagnan in dringlichen Augenblicken und peinlichen Lagen der Retter seiner Freunde werden. Herr Bonacieux aber, den D'Artagnan in die Hände des Birren gestoßen, den er laut verleugnet und dem er ganz leise Rettung versprochen hatte? Wir müssen unseren Lesern gestehen, dass D'Artagnan auf keine Weise hieran dachte oder dass er, wenn er auch daran dachte, sich höchstens sagte, er wäre ganz gut da, wo er sich befände, wo dies auch sein möchte. Für den Augenblick wollen wir es machen wie der verliebte Gascogner. Wir kommen jedoch später auf den würdigen Krämer zurück. Während D'Artagnan seine zukünftige Liebe überdachte, mit der Nacht sprach und den Sternen zulächelte, ginge die Rue Cherche Midi oder Chasse Midi hinauf, wie man sie damals nannte. Da er sich in dem Quartiere von Aramis befand, so kam ihm der Gedanke, seinem Freunde einen Besuch zu machen und ihm die Gründe auseinanderzusetzen, die ihn bewogen hatten, denselben durch Planchet auffordern zu lassen, er möge sich sogleich nach der Mäusefalle begeben. Wäre Aramis zu Hause gefunden worden, so würde er ohne Zweifel nach der Rue de Fossoyeuse gelaufen sein und dort niemand als seine zwei Kameraden gefunden haben, welche ebenso wenig wie er selbst gewusst hätten, was dies bedeuten sollte. Diese Störung verdiente wohl aufgeklärt zu werden. Das war es, was sich D'Artagnan ganz laut sagte. Ganz leise dachte er, es wäre für ihn eine Gelegenheit, von der hübschen kleinen Madame Bonacieux zu sprechen, welche seinen Geist, wenn nicht sein Herz, bereits gänzlich erfüllt hatte. Bei einer ersten Liebe darf man keine Diskretion fordern. Diese erste Liebe ist von einer so großen Freude begleitet, dass sie ausströmen muss, wenn sie uns nicht ersticken soll. Paris war seit über 2 Stunden düster und fing an, öde zu werden. Es schlug 11 Uhr auf allen Glockentürmen der Faubourg Saint-Germain. Das Wetter war mild. D'Artagnan folgte einer Gasse, welche auf der Stelle lag, wo sich jetzt die Rue d'Assas hinzieht. Er atmete die balsamischen Ausdünstungen ein, welche von dem Winde aus der Rue du Beaugirard und den daran anstoßenden, vom Abendtau erfrischten Gärten herübergetragen wurden. Aus der Ferne tönte das durch gute Fensterläden etwas gedämpfte Geräusch auf der Ebene zerstreuter Schenken. Am Ende der Gasse angelangt, wandte sich D'Artagnan nach links. Das von Aramis bewohnte Haus lag zwischen der Rue Cassette und der Rue Servandoni. D'Artagnan hatte bereits die Rue Cassette durchschritten und erkannte die Haustüre seines Freundes, welche unter Sykamoren und Rebwinden vergraben war, die über derselben einen schweren Wulst bildeten, als er etwas wie einen Schatten erblickte, der aus der Rue Servandoni hervorkam. Dieses Etwas war an einen Mantel gehüllt, und D'Artagnan hielt es anfangs für einen Mann. Aber in der Feinheit des Wuchses und der Unsicherheit des Ganges erkannte er bald, dass es eine Frau war. Diese Frau, als wäre sie nicht gewiss über das Haus, das sie suchte, schlug die Augen auf, um sich zu orientieren, blieb stille stehen, kehrte sich um, ging einige Schritte rückwärts und wieder vorwärts. Das reizte die Neugierde D'Artagnans. »Wenn ich ihr meine Dienste anbieten würde«, dachte er, »an ihrem Wesen erkennt man, dass sie jung ist. Vielleicht ist sie auch hübsch.« »Oh, ja. Aber eine Frau, welche um diese Zeit in den Straßen umherläuft, sucht in der Regel nichts anderes als ihren Liebhaber.« »Pest! Rendezvous zu stören wäre ein schlimmer Eingang zu meinem Liebesbandel.« Die junge Frau ging indessen immer vorwärts und zählte die Häuser und Fenster. Das war indessen weder eine schwierige noch eine langwierige Sache. Es gab in diesem Teil der Straße nur 3 Hotels und 2 Fenster, welche auf die Straße gingen. Das eine war das eines Pavillons, welcher mit der Wohnung von Aramis parallel lag, das andere das von Aramis selbst. »Bei Gott«, sprach D'Artagnan, dem die Nichte des Theologen einfiel, zu sich selbst. »Bei Gott, es wäre drollig, wenn diese verspätete Taube das Haus unseres Freundes aufsuchen würde.« »Aber bei meiner Seele, das sieht ganz so aus.« »Ah, mein lieber Aramis, diesmal wollen wir dir auf die Sprünge kommen.« D'Artagnan machte sich so schmal als möglich und verbarg sich auf der dunkelsten Seite der Straße bei einer steinernen Bank, welche im Hintergrunde einer Nische stand. Die junge Frau schritt immer vorwärts. Abgesehen von dem leichten Gange, der sie verraten hatte, ließ sie ein leichtes Husten vernehmen, das eine äußerst frische Stimme offenbarte. D'Artagnan dachte, es wäre ein Signal. Aber ob nun das Husten durch ein gleichbedeutendes Zeichen erwidert wurde, das der Unerschlossenheit der nächtlichen Sucherin ein Ende machte, oder ob sie ohne fremde Hilfe erkannt hatte, dass sie am Ziel ihrer Wanderung angelangt war. Sie näherte sich entschlossen dem Fensterladen von Aramis und klopfte 3-mal in gleichen Zwischenräumen mit gekrümmtem Finger daran. »Das ist allerdings bei Aramis«, murmelte D'Artagnan. »Ah, mein Herr Heuchler, ich ertappe euch bei den theologischen Studien.« Die Unbekannte hatte kaum 3-mal geklopft, als der innere Kreuzstock sich öffnete und ein Licht durch den Laden sichtbar wurde. »Ah, ah«, flüsterte der Horcher, »nicht durch die Türen, sondern durch die Fenster. Ah, ah, der Besuch war erwartet. Schön, der Laden wird sich öffnen und die Dame einsteigen. Sehr gut.« Aber zum großen Erstaunen von D'Artagnan blieb der Laden geschlossen. Das Licht, welches einen Augenblick geflammt hatte, verschwand wieder, und alles versank abermals in die frühere Dunkelheit. D'Artagnan dachte, dies könnte nicht lange so dauern, und horchte und schaute mit gespannten Ohren und weit geöffneten Augen. Er hatte recht. Nach Verlauf von einigen Sekunden ertönten 2 dumpfe Schläge im Innern. Die junge Frau auf der Straße antwortete durch ein einmaliges Klopfen, und der Laden öffnete sich. Man kann sich leicht denken, mit welcher Gier D'Artagnan schaute und horchte. Zum Unglück hatte man das Licht in ein anderes Zimmer gebracht. Aber die Augen des jungen Mannes waren an die Nacht gewöhnt. Überdies haben die Augen der Gascogna, wie man versichert, die Eigenschaft, dass sie, wie die der Katzen, in der Finsternis sehen. D'Artagnan bemerkte also, wie die junge Frau aus ihrer Tasche einen weißen Gegenstand herausholte, den sie lebhaft entwickelte und der sodann die Gestalt eines Sacktuches annahm. Sobald dieser Gegenstand entwickelt war, zeigte sie der Person im Hause eine Ecke desselben. Dies erinnerte D'Artagnan an das Taschentuch, das er zu den Füßen von Madame Bonacieux gefunden, welches ihn an das zu den Füßen von Aramis gefunden erinnert hatte. Was Teufel konnte dieses Taschentuch bedeuten? Auf der Stelle, wo er stand, vermochte D'Artagnan das Gesicht von Aramis nicht zu sehen. Wir sagen von Aramis, weil D'Artagnan nicht im geringsten zweifelte, dass es sein Freund wäre, welcher aus dem Inneren mit der Dame außen sprach. Die Neugierde trug den Sieg über die Klugheit davon und den Umstand benutzend, dass die 2 Personen, welche wir in Szene gesetzt haben, ganz von der Aufmerksamkeit gefesselt zu sein schienen, die sie dem Anblick des Taschentuchs widmeten, verließ er sein Versteck und drückte sich, rasch wie ein Blitz, aber das Geräusch seiner Tritte dämpfend, an eine Mauerecke, von wo aus sein Auge vollkommen in das Innere der Wohnung von Aramis dringen konnte. Hier angelangt, stieß D'Artagnan beinahe einen Schrei des Erstaunens aus. Nicht Aramis sprach mit dem nächtlichen Besuche, sondern eine Frau. D'Artagnan sah wohl genug, um die Form ihrer Kleidung zu erkennen, aber nicht genug, um ihre Züge zu unterscheiden. In denselben Augenblick zog die Frau in der Wohnung ein 2. Taschentuch hervor und vertauschte es mit dem, welches man ihr gezeigt hatte. Dann wurden einige Worte zwischen den 2 Frauen gewechselt. Der Laden verschloss sich wieder, die Frau, welche sich außen befand, wandte sich um und ging auf 4 Schritte, die Kappe ihres Mantels niederschlagend, an D'Artagnan vorüber. Aber letztere Vorsichtsmaßregel war zu spät genommen worden. D'Artagnan hatte bereits Madame Bonacieux erkannt. Madame Bonacieux! Dieser Verdacht hatte sich schon in seinem Geiste geregt, als sie das Taschentuch hervorzog. Aber welche Wahrscheinlichkeit war vorhanden, dass Madame Bonacieux die nach Herrn Laporte geschickt hatte, um sich nach dem Louvre zurückführen zu lassen, allein um 23:30 in der Nacht auf die Gefahr, abermals verhaftet zu werden, in den Straßen umherlaufen würde. Es musste also eine sehr wichtige Angelegenheit im Spiele sein. Und was für wichtige Angelegenheiten gibt es für eine Frau von 25 Jahren? Die Liebe. Aber setzte sie sich für eigene Rechnung oder für Rechnung einer anderen Person solchen Zufällen aus? Das war es, was sich der junge Mann selbst fragte. Denn der Dämon der Eifersucht nagte nicht mehr und nicht minder an seinem Herzen, als wenn er bereits ein in volles Recht eingesetzter Liebhaber gewesen wäre. Es ergab sich übrigens ein sehr einfaches Mittel, sich zu überzeugen, wohin Madame Bonacieux ging. Dies bestand darin, ihr zu folgen, und es war so einfach, dass es D'Artagnan auf eine ganz natürliche Weise und instinktmäßig anwandte. Aber bei dem Anblicke des jungen Mannes, der sich von der Mauer ablöste wie eine Statue aus ihrer Nische, und bei dem Geräusche der Tritte, die sie hinter sich erdröhnen hörte, stieß Madame Bonacieux einen kurzen Schrei aus und entfloh. D'Artagnan lief ihr nach. Es war für ihn keine Schwierigkeit, eine Frau zu erreichen, die durch ihren Mantel im Laufe gehemmt wurde. Er hatte sie also schon innerhalb des ersten Drittels der Straße eingeholt, in die sie sich flüchtete. Die Unglückliche war erschöpft, nicht vor Ermüdung, sondern vor Schrecken, und als ihr D'Artagnan die Hand auf die Schulter legte, stürzte sie auf die Knie und schrie mit erstickter Stimme: »Tötet mich, wenn ihr wollt, aber ihr sollt nichts erfahren!« D'Artagnan schlang seinen Arm um ihren Leib und hob sie auf. Da er aber an ihrem Gewichte bemerkte, dass sie einer Ohnmacht nahe war, so beeilte er sich, sie durch Beteuerungen seiner Ergebenheit zu beruhigen. Diese Beteuerungen waren nichts für Madame Bonacieux, denn man kann solche mit den schlimmsten Absichten der Welt geben, aber die Stimme war alles. Die junge Frau glaubte, den Klang dieser Stimme zu erkennen. Sie öffnete die Augen, warf einen Blick auf den Mann, der ihr so bange gemacht hatte, erkannte D'Artagnan und stieß ein Freudengeschrei aus. »Ah, ihr seid es«, sprach sie. »Gott sei gelobt!« »Ja, ich bin es«, erwiderte D'Artagnan. »Ich, den Gott gesandt hat, über euch zu wachen.« »Seid ihr mir in dieser Absicht gefolgt?« fragte mit einem Lächeln voll Koketterie die junge Frau, deren etwas spöttischer Charakter wieder die Oberhand gewann und bei der alle Furcht von dem Augenblicke an verschwunden war, wo sie einen Freund in demjenigen erkannt hatte, den sie für einen Feind gehalten hatte. »Nein«, sprach D'Artagnan. »Nein, ich gestehe es. Der Zufall hat mich euch in den Weg geführt. Ich sah eine Frau an das Fenster eines meiner Freunde klopfen.« »Eines eurer Freunde«, unterbrach ihn Madame Bonacieux. »Allerdings, Aramis ist einer meiner besten Freunde.« »Aramis? Wer ist dies?« »Geht doch! Wollt ihr etwa behaupten, ihr kennet Aramis nicht?« »Ich höre zum ersten Male seinen Namen aussprechen.« »Ihr kommt also auch zum ersten Male an dieses Haus?« »Allerdings. Und ihr wusstet nicht, dass es von einem jungen Menschen bewohnt war?« »Nein. Von einem Musketier?« »Keineswegs. Ihr habt also nicht ihn aufgesucht?« »Durchaus nicht. Überdies habt ihr wohl gesehen, dass die Person, mit der ich sprach, eine Frau war.« »Allerdings. Aber diese Frau gehört wohl zu den Freundinnen von Aramis?« »Ich weiß es nicht.« »Da sie bei ihm wohnt. Das geht mich nichts an.« »Aber wer ist sie denn?« »Oh, das ist nicht mein Geheimnis.« »Liebe Madame Bonacieux, ihr seid reizend, aber zugleich die geheimnisvollste Frau...« »Verliere ich dabei?« »Nein, ihr seid im Gegenteil anbetungswürdig. Dann gebt mir den Arm.« »Sehr gerne. Und nun?« »Nun führt mich.« »Wohin?« »Wohin ich gehe.« »Aber wohin geht ihr?« »Ihr werdet es sehen, da ihr mich an der Türe verlassen müsst.« »Soll ich euch erwarten?« »Das wird unnötig sein.« »Ihr werdet also allein zurückkehren.« »Vielleicht ja, vielleicht nein.« »Aber wird die Person, die euch sodann begleitet, ein Mann oder eine Frau sein?« »Ich weiß es noch nicht.« »Das werde ich wohl erfahren.« wie dies. Ich werde euch erwarten, um euch herauskommen zu sehen. In diesem Falle, adieu. Wieso? Ich bedarf eurer nicht. Aber ihr habt gebeten um die Hilfe eines Edelmannes und nicht um die Überwachung eines Spions. Das Wort ist ein wenig hart. Wie nennt man diejenige, welche den Leuten wider ihren Willen folgen? Indiskrete. Das Wort ist zu weich. Nun, Madame, ich sehe wohl, dass man alles tun muss, was ihr haben wollt. Warum habt ihr euch des Verdienstes beraubt, es sogleich zu tun? Gibt es nicht Menschen, welche zu bereuen wissen? Ihr bereuet also ernstlich. Ich weiß dies selbst nicht. Ich weiß nur so viel, dass ich euch alles zu tun verspreche, was ihr haben wollt, wenn ihr mich euch bis dahin begleiten lasst, wohin ihr geht. Und ihr verlasst mich sodann. Ja, ohne mich bei meinem Austritt zu bespähen? Nein. Auf Ehrenwort? So wahr ich ein Edelmann bin. Gebt mir euren Arm und dann vorwärts. D'Artagnan bot seinen Arm Madame Bonacieux, welche sich halb lachend, halb zitternd daran hing, und beide gewannen die Höhe der Rue de la Harpe. Hier angelangt schien die junge Frau zu zögern, wie sie dies bereits in der Rue de Vaugirard getan hatte. Aber sie erkannte wohl an gewissen Zeichen die Türe, näherte sich dieser und sprach: »Nun, mein Herr, hier habe ich Geschäfte. Ich danke euch tausendmal für das ehrenvolle Geleite, das mich vor allen Gefahren beschützt hat, aber der Augenblick, Wort zu halten, ist gekommen. Ich bin am Orte meiner Bestimmung. Und ihr habt bei eurer Rückkehr nichts mehr zu befürchten.« »Ich habe nur die Diebe zu fürchten.« »Ist das nichts?« »Was könnten sie mir nehmen? Ich habe keinen Pfennig bei mir.« »Ihr vergesst das schöne gestickte Taschentuch mit dem Wappen.« »Welches?« »Das, welches ich zu euren Füßen gefunden und wieder in eure Tasche gesteckt habe.« »Schweigt, schweigt, Unglücklicher«, rief die junge Frau. »Wollt ihr mich verderben?« »Ihr seht, dass immer noch Gefahr für euch vorhanden ist, da euch ein einziges Wort zittern macht und ihr eingesteht, dass ihr verloren wäret, wenn man dieses Wort hören würde.« »Ah, Madame«, fuhr D'Artagnan fort, indem er ihre Hand ergriff und mit glühenden Blicken betrachtete. »Seid edelmütiger, vertraut euch mir an. Habt ihr nicht in meinen Augen gelesen, dass in meinem Herzen nur Ergebenheit und Mitgefühl herrschen?« »Allerdings«, antwortete Madame Bonacieux, »verlangt meine Geheimnisse von mir, und ich werde sie euch sagen. Aber bei denen anderer ist mir dies nicht möglich.« »Gut«, sprach D'Artagnan, »ich werde sie zu entdecken wissen. Da diese Geheimnisse Einfluss auf euer Leben üben können, so müssen sie die meinigen werden.« »Hütet euch wohl«, rief die junge Frau mit einem Ernste, der D'Artagnan unwillkürlich beben machte. »Oh, mischt euch in keiner Beziehung in das, was mich betrifft. Sucht mich nicht in der Erfüllung meiner Aufgabe zu unterstützen. Ich bitte euch darum, im Namen der Teilnahme, die ich euch einflöße, im Namen des Dienstes, den ihr mir geleistet habt und den ich in meinem ganzen Leben nicht vergessen werde. Glaubt vielmehr das, was ich euch sage. Beschäftigt euch nicht mehr mit mir. Ich möge gar nicht mehr für euch bestehen. Es sei, als ob ihr mich gar nicht gesehen hättet.« »Muss Aramis dasselbe tun wie ich?« fragte D'Artagnan gereizt. »Ihr habt diesen Namen schon zwei- oder dreimal ausgesprochen, mein Herr, und ich sagte euch doch, dass ich ihn nicht kenne.« »Ihr kennt den Mann nicht, an dessen Laden ihr geklopft habt? Ihr haltet mich doch für gar zu leichtgläubig, Madame.« »Gesteht, dass ihr, um mich zum Sprechen zu veranlassen, diese Geschichte erfindet und diese Person schafft.« »Ich erfinde nichts, ich schaffe nichts, Madame, ich sage die strenge Wahrheit.« »Und ihr behauptet, einer von euren Freunden wohne in diesem Hauses?« »Ich behaupte es und wiederhole es zum dritten Male. In diesem Hause wohnt mein Freund, und dieser Freund ist Aramis.« »Alles das wird sich später erklären. Für jetzt, mein Herr, schweigt.« »Wenn ihr mein Herz ganz unverhüllt sehen könntet«, sprach D'Artagnan, »so würdet ihr darin so viel Neugierde lesen, dass ihr Mitleid mit mir hättet, und so viel Liebe, dass ihr sogleich eben diese Neugierde befriedigen würdet. Man hat von Liebenden nichts zu befürchten.« »Ihr sprecht sehr rasch von Liebe, mein Herr«, sagte die junge Frau, den Kopf schüttelnd. »Weil die Liebe mich rasch und zum ersten Male erfasst hat und weil ich noch nicht 20 Jahre alt bin.« Die junge Frau schaute ihn verstohlen an. Hört, ich bin der Sache bereits auf der Spur, versetzte D'Artagnan. Vor 3 Monaten hätte ich beinahe ein Duell mit Aramis wegen eines Taschentuchs gehabt, das ganz dem ähnlich ist, das ihr der Frau, welche bei ihm war, gegen ein auf dieselbe Weise bezeichnetes Tuch vorwieset. Mein Herr, erwiderte die junge Frau, ich schwöre euch, ihr ermüdet mich mit diesen Fragen. Aber ihr, die ihr so klug seid, Madame, bedenkt doch, wenn man euch verhaften würde und man fände dieses Taschentuch bei euch, wären ihr hierdurch nicht gefährdet? Warum denn? Sind die Anfangsbuchstaben nicht die meinigen? C.B. Constance Bonacieux. Oder Camille von Bois-Tracy. Stille, mein Herr, stille! Da die Gefahren, denen ich ausgesetzt bin, euch nicht zurückhalten, so bedenkt, wie ihr gefährdet seid. Ich? Ja, ihr. Eure Freiheit ist bedroht, euer Leben steht auf dem Spiele, wenn ihr mich kennt. Dann verlasse ich euch nicht mehr. Mein Herr, sprach die junge Frau flehend und die Hände faltend, mein Herr, im Namen des Himmels, im Namen der Ehre eines Militärs, im Namen der Ritterlichkeit eines Edelmanns, entfernt euch. Hört, es schlägt Mitternacht, es ist die Stunde, wo man mich erwartet. Madame, erwiderte der junge Mann sich verbeugend, wenn man mich so bittet, kann ich nichts verweigern, seid ruhig, ich entferne mich. Aber ihr folgt mir nicht, ihr bespäht mich nicht. Ich gehe sogleich nach Hause. Oh, ich wusste wohl, dass ihr ein braver junger Mann seid, rief Madame Bonacieux, indem sie ihm eine Hand reichte und die andere an den Klopfer einer beinahe in der Mauer verborgenen Türe legte. D'Artagnan ergriff die Hand, die man ihm darbot, und bedeckte sie mit glühenden Küssen. »Ach, ich wollte, ich hätte euch nie gesehen«, rief D'Artagnan mit jener naiven Rohheit, welche die Frauen häufig den künstlichen Redensarten der Höflichkeit vorziehen, weil sie den Grund der Denkungsart enthüllt und zum Beweise dient, dass das Herz den Sieg über den Geist davonträgt. »Nun«, erwiderte Madame Bonacieux mit beinahe schmeichelndem Tone und drückte dabei D'Artagnans Hand, welche die ihrige noch nicht verlassen hatte. »Nun, ich sage nicht so viel wie ihr. Was für heute verloren ist, ist nicht für die Zukunft verloren. Wer weiß, ob ich nicht, wenn ich eines Tages entbunden bin, eure Neugierde befriedige.« »Und leistet ihr meiner Liebe dasselbe Versprechen?« rief D'Artagnan in der höchsten Freude. »Ah, von dieser Seite will ich mich zu nichts verpflichten. Das hängt von den Gefühlen ab, die mir einzuflößen wissen werdet.« »Also heute, Madame, heute, mein Herr, stehe ich erst bei der Dankbarkeit.« »Ah, ihr seid zu reizend«, sprach D'Artagnan traurig, »und ihr missbraucht meine Liebe.« »Nein, ich gebrauche euren Edelmut, das ist das Ganze. Aber glaubt mir, bei gewissen Menschen findet sich alles wieder.« »Oh, ihr macht mich zum glücklichsten Sterblichen. Vergesst diesen Abend nicht, gedenket dieses Versprechens.« »Seid unbesorgt, zu geeigneter Zeit an geeignetem Orte werde ich mich an alles erinnern. Aber nun geht, geht in des Himmels Namen. Man erwartete mich auf den Schlag Mitternacht und ich habe mich bereits verspätet.« »Um 5 Minuten.« »Ja, aber unter gewissen Umständen sind 5 Minuten 5 Jahrhunderte.« »Wenn man liebt.« »Ei, wer sagt euch denn, dass ich es nicht mit einem Liebenden zu tun habe?« »Ein Mann erwartet euch«, rief D'Artagnan. »Ein Mann?« »Geht, soll der Streit schon wieder beginnen«, sprach Madame Bonacieux mit einem leichten Lächeln, das nicht ganz von einer Färbung von Unruhe frei war. »Nein, nein, ich gehe, ich gehe. Ich entferne mich, ich glaube euch, ich will das volle Verdienst meiner Ergebenheit haben und wäre diese auch eine Albernheit. Gott befohlen, Madame, Gott befohlen.« Und als fühlte er nicht die Kraft in sich, von der Hand, die er hielt, sich anders als durch ein gewaltsames Losreißen zu trennen, lief er rasch weg, während Madame Bonacieux, wie bei dem Fensterladen, 3-mal langsam und in denselben Zwischenräumen klopfte. An der Ecke der Straße drehte er sich um. Man hatte die Türe geöffnet und wieder geschlossen. Die schöne Krämerin war verschwunden. D'Artagnan setzte seinen Weg fort. Er hatte sein Wort gegeben, Madame Bonacieux nicht zu bespähen, und hätte sein Leben von dem Orte, wohin sie zu gehen, im Begriff und von der Person abgehängt war, die sie begleiten sollte. D'Artagnan wäre nach Hause gegangen, weil er es zugesagt hatte. 5 Minuten befand er sich in der Rue de Fossoyeux. »Armer Athos«, sprach er, »er wird nicht wissen, was dies heißen soll. Er ist ohne Zweifel mich erwartend eingeschlafen, oder er ist nach Hause gegangen und dort wird er erfahren haben, dass eine Frau in seine Wohnung gekommen ist. Eine Frau bei Athos. Übrigens war auch eine bei Aramis, fuhr D'Artagnan fort. Das ist eine ganz seltsame Geschichte und ich bin neugierig zu erfahren, wie das alles enden wird. »Schlimm, gnädiger Herr, schlimm«, antwortete eine Stimme, an welcher der junge Mann Planchet erkannte, denn nach Art der Leute, welche ganz und gar von ihren Gedanken in Anspruch genommen sind, war er laut mit sich selbst sprechend in den Gang gelangt, an dessen Hintergrund die Treppe lag, die nach seinem Zimmer führte. »Wieso, schlimm? Was willst du damit sagen, Dummkopf?« fragte D'Artagnan. »Was ist denn vorgefallen?« »Alles mögliche Unglück.« »Was denn?« »Erstens hat man Athos verhaftet.« »Verhaftet? Athos? Verhaftet? Warum?« »Man hat ihn in eurer Wohnung gefunden und für euch gehalten.« »Und durch wen ist er verhaftet worden?« »Durch die Wache, welche die schwarzen Menschen holen wollte, welche ihr in die Flucht geschlagen habt.« »Warum hat er nicht seinen Namen genannt? Warum hat er nicht gesagt, dass er gar nichts von dieser Angelegenheit wüsste?« »Er hat sich wohl gehütet, gnädiger Herr. Er näherte sich mir im Gegenteil und sagte, »Dein Herr bedarf seiner Freiheit in diesem Augenblick. Ich nicht, da er alles weiß und ich nichts weiß. Man wird glauben, er sei verhaftet, und dadurch gewinnt er Zeit. In 3 Tagen sage ich, wer ich bin, und dann muss man mich wohl gehen lassen.« »Bravo, Athos, edles Herz, daran erkenne ich ihn«, murmelte D'Artagnan. »Und was taten die Spirren?« 4 haben ihn, ich weiß nicht wohin, nach der Bastille oder nach dem Fort Levesque geführt. 2 sind mit den schwarzen Männern zurückgeblieben, welche alles durchsuchten und alle Papiere in Beschlag nahmen. Während dieser Expedition hielten die 2 letzten Wache vor der Türe. Sobald alles zu Ende gebracht war, zogen sie ab und ließen das Haus leer und offen. »Und Porthos und Aramis?« »Ich fand sie nicht, sie kamen nicht.« »Aber sie können jeden Augenblick kommen, denn du hast ihnen sagen lassen, dass ich sie erwarte.« »Ja, gnädiger Herr.« »Gut, geh nicht von der Stelle. Wenn sie kommen, sage ihnen, was mir begegnet ist. Sie mögen mich in der Herberge zum Fichtenapfel erwarten. Hier ist Gefahr, das Haus kann bespäht werden. Ich laufe zu Herrn von Treville, um ihm alles mitzuteilen, und kehre dann zu ihnen zurück.« »Ganz wohl, gnädiger Herr«, sprach Planchet. »Aber du bleibst, du hast keine Furcht«, sagte D'Artagnan noch einmal zurückkehrend, um seinen Diener Mut einzuschärfen. »Seid ruhig«, erwiderte Planchet, »ihr kennt mich noch nicht. Ich bin mutig, wenn ich einmal anfange. Ich brauche nur anzufangen. Überdies bin ich ein Picarde.« »Abgemacht also«, sagte D'Artagnan, »du lässt dich eher töten, als dass du von deinem Posten weichst.« »Ja, Herr«, »es gibt nichts, was ich nicht tun würde, um euch meine Anhänglichkeit zu beweisen.« »Gut«, sprach D'Artagnan zu sich selbst, »die Methode, welche ich bei diesem Burschen in Anwendung gebracht habe, scheint offenbar gut zu sein. Ich werde bei Gelegenheit davon Gebrauch machen.« Und mit der ganzen Geschwindigkeit seiner durch die verschiedenen Märsche dieses Tages bereits etwas ermüdeten Beine lief D'Artagnan nach der Rue du Colombier. Herr von Treville war nicht zu Hause. Seine Kompanie hatte die Wache im Louvre, er war bei seiner Kompanie. Man musste notwendig zu Herrn von Treville gelangen. Es war sehr wichtig, ihn von allen Vorgängen in Kenntnis zu setzen. D'Artagnan beschloss, den Versuch zu machen, in den Louvre zu kommen. Seine Uniform als Garde von der Kompanie des Herrn des Cessars sollte ihm als Pass dienen. Er ging also durch die Rue des Petits Augustins hinab und an dem Kai hinauf, um den Pont Neuf zu erreichen. Einen Augenblick kam ihm der Gedanke, in der Fähre über den Fluss zu setzen. Als er aber am Rande des Wassers stand, steckte er mechanisch die Hand in die Tasche und bemerkte, dass er kein Geld bei sich hatte, um den Fährmann zu bezahlen. In dem Augenblick, wo er zu der Höhe der Rue Guenegaud gelangte, sah er aus der Rue Dauphine eine aus 2 Personen bestehende Gruppe hervorkommen, deren Erscheinung ihn sehr in Erstaunen setzte. Die 2 Personen, welche die Gruppe bildeten, waren ein Mann und eine Frau. Die Frau hatte die Tournure von Madame Bonacieux und der Mann war Aramis zum Täuschen ähnlich. Die Frau trug überdies den schwarzen Mantel, dessen Umrisse D'Artagnan auf dem Laden der Rue Beauregard und auf der Türe der Rue de la Harpe abgezeichnet noch vor sich sah. Mehr noch, Der Mann trug die Musketieruniform. Die Mantelkappe der Frau war vorgeschlagen. Der Mann hielt ein Sacktuch vor sein Gesicht. Beide hatten, wie diese Vorsicht bewies, ein Interesse dabei, nicht erkannt zu werden. Sie schlugen den Weg nach der Brücke ein. Es war auch der Weg von D'Artagnan, da sich dieser nach dem Louvre begab. D'Artagnan folgte ihnen. Kaum hatte er aber 20 Schritte gemacht, als er überzeugt war, dass diese Frau nur Madame Bonacieux, dieser Mann nur Aramis sein könnte. Sogleich regte sich der ganze Argwohn der Eifersucht in seinem bewegten Herzen. Er glaubte sich doppelt verraten, von seinem Freunde und von derjenigen, welche er bereits wie eine Geliebte liebte. Madame Bonacieux hatte ihm bei allen Göttern geschworen, sie kenne Aramis nicht, und eine Viertelstunde nach diesem Schwur fand er sie am Arme von Aramis. D'Artagnan überlegte sich nicht einmal, dass er die hübsche Krämerin erst seit 3 Stunden kannte, dass sie ihm zu nichts verpflichtet war, als zu ein wenig Dankbarkeit dafür, dass er sie aus den Händen der schwarzen Männer gerettet und dass sie ihm gar nichts versprochen hatte. Er betrachtete sich als einen beleidigten, verachteten, verspotteten Liebhaber. Das Blut und der Zorn stiegen ihm in das Gesicht und er beschloss, sich Aufklärung über alles zu verschaffen. Die junge Frau und der junge Mann bemerkten, dass man ihnen folgte und verdoppelten ihre Schritte. D'Artagnan lief schneller, überholte sie und kehrte sich gegen sie in dem Augenblicke um, wo sie sich vor der Samaritaine befanden, welche durch einen Scheinwerfer beleuchtet wurde, der sein Licht über diesen Teil der Brücke verbreitete. D'Artagnan blieb vor ihnen stehen und sie standen vor ihm stille. »Was wollt ihr, mein Herr?« fragte der Musketier, einen Schritt zurückweichend und mit einer fremdartigen Betonung, woraus D'Artagnan ersah, dass er sich in einem Teile seiner Vermutung getäuscht hatte. »Das ist nicht Aramis«, rief er. »Nein, mein Herr, es ist nicht Aramis, und aus eurem Ausrufe erkenne ich, dass ihr mich für einen anderen gehalten habt und vergebe euch deshalb.« »Ihr vergebt mir«, rief D'Artagnan. »Ja«, erwiderte der Unbekannte, »lasst mich meines Wegs ziehen, da ihr mit mir nichts zu schaffen habt.« »Ihr habt recht, mein Herr, ich habe mit euch nichts zu tun, wohl aber mit dieser Frau.« »Mit dieser Frau? Ihr kennt sie nicht«, sprach der Fremde. »Ihr täuscht euch, Herr, ich kenne sie.« »Ah«, sagte Madame Bonacieux mit einem Tone des Vorwurfs. »Ah, mein Herr, ich hatte euer Ehrenwort als Militär und Edelmann und glaubte, hierauf zählen zu dürfen.« »Und ich, Madame«, erwiderte D'Artagnan verlegen, »ihr habt mir versprochen...« »Nehmt meinen Arm, Madame«, sprach der Fremde, »und wir wollen weitergehen.« Betäubt, niedergebeugt, vernichtet durch alles, was ihm begegnet, blieb D'Artagnan indessen mit gekreuzten Armen vor dem Musketier und Madame Bonacieux stehen. Der Musketier trat 2 Schritte vorwärts und suchte D'Artagnan mit der Hand auf die Seite zu schieben. D'Artagnan sprang zurück und zog seinen Degen. Zu gleicher Zeit und mit Blitzschnelligkeit zog der Unbekannte ebenfalls vom Leder. »Im Namen des Himmels, Milord«, rief Madame Bonacieux, sich zwischen die Kämpfenden werfend und nach den Degen greifend. »Milord«, rief D'Artagnan, plötzlich durch einen Gedanken erleuchtet. »Milord, um Vergebung! Gnädiger Herr, solltet ihr es sein?« »Milord, Herzog von Buckingham«, sagte Madame Bonacieux mit heller Stimme. »Und nun könnt ihr und alle ins Verderben stürzen. Milord, Madame, ich bitte um Vergebung, 1000-mal um Vergebung, aber ich liebte sie, Milord, und war eifersüchtig. Und ihr wisst, was lieben heißt, Milord. Vergebt mir und sagt mir, wie ich mich für eure Herrlichkeit kann töten lassen.« »Ihr seid ein braver junger Mann«, sprach Buckingham und reichte D'Artagnan eine Hand, die dieser ehrfurchtsvoll drückte. »Ihr bietet mir eure Dienste. Ich nehme sie an. Folgt mir auf 20 Schritte bis zum Louvre, und wenn uns jemand bespäht, tötet ihn.« D'Artagnan nahm seinen bloßen Degen unter den Arm, ließ Madame Bonacieux und den Herzog 20 Schritte vorausgehen und folgte ihnen, bereit, buchstäblich die Anweisung des edlen und eleganten Ministers von Karls I. zu vollstrecken. Glücklicherweise hatte der junge Mann keine Gelegenheit, dem Herzog diesen Beweis von Ergebenheit abzulegen, und die junge Frau und der hübsche Musketier erreichten die Pforte des Louvre an der Rue de l'Echelle, ohne beunruhigt zu werden. D'Artagnan begab sich sogleich nach der Schenke zum Fichtenapfel, wo er Porthos und Aramis fand, die seine harrten. Er gab ihnen keine nähere Erklärung über die Störung, die er beiden verursacht hatte, sondern sagte ihnen nur, er habe die Angelegenheit, wobei er ihren Beistand einen Augenblick für notwendig erachtet, allein abgemacht. Fortgezogen durch den Gang unserer Erzählung wollen wir die drei Freunde nach Hause gehen lassen und dem Herzog mit seiner Führerin in den Gängen des Louvre folgen. Ende von Abschnitt 11.